Zum Beispiel Fritz Zapf. Er wurde am 7. Juli 1964 beim Versuch, die Staatsgrenze Richtung Westdeutschland zu durchbrechen, durch Anwendung der Schusswaffe tödlich verletzt. Gemäß der Tagesmeldung des Grenztruppenkommandos gab der Grenzposten 6 Warn- und 31 Zielschüsse ab, wobei der Z-Punkt einen Kopf- und Lungenschuss erhielt. Die beiden Schützen erhielten dafür das Leistungsabzeichen der Grenztruppen. Sie hätten sich ausgezeichnet verhalten, weil sie den Grenzverletzer mit gezieltem Feuer vernichtet hätten. 1999 wurden sie vor dem Landgericht Meiningen wegen gemeinschaftlich begangenen minderschweren Falles des Totschlags zu jeweils 11 Monaten Haft auf Bewährung und zur Zahlung von je 2000 D-Mark an die Witwe des Erschossenen verurteilt. Es sei ihnen zugute zu halten, dass aufgrund ihres Aufwachsens unter dem Einfluss ständiger einseitiger Propaganda bei der Begehung der Tat die Einsicht fehlte, Unrecht zu tun. Für Fritz Zapf steht hier ein Gedenkstein, der wie ein Grabstein aussieht.